Kapitel 5. Hindernisse, um Gottes Stimme zu hören. Erinnere dich, dass wir sagten, Gottes Stimme ist mit Radiowellen zu vergleichen, wir müssen lernen, uns darauf einzustellen, anstatt Gott überzeugen zu wollen, dass er sprechen sollte. Da gibt es Dinge, die uns hindern können, uns klar einzustellen oder die Fähigkeit zu entwickeln, Gott zu hören. Hier die größten Hindernisse, die ich herausgefunden habe. Die Lüge glauben, dass du nichts Besonderes bist, um von Gott zu hören. Viele Menschen sind aus unterschiedlichen Gründen unsicher und glauben nicht, dass sie würdig genug für Gott sind, sodass er zu ihnen sprechen würde. Nachdem alles, was wir von Gott empfangen, aus Glauben ist, können wir nicht von ihm hören, wenn unser Herz voll mit Unglauben ist. Jede einzelne gläubige Person ist etwas Besonderes für Gott. Wir sind seine geliebten Kinder, für die Jesus sein eigenes Leben gegeben hat. Kannst du dir einen Vater vorstellen, der nur zu einigen seiner Kinder spricht, zu denen, die er speziell ausgesucht hat, und alle anderen müssen durch diese herausfinden, was er sagt? Was für eine Art von Vater wäre das? Kein anständiger Vater würde das jemals tun. Wie viel weniger wird unser himmlischer Vater so etwas tun? Er liebt es, zu allen seinen Kindern zu sprechen und hat keine Favoriten. Zurück zu denen, die als die maßgebenden Leute der Gemeinde galten. Es spielt für mich zwar keine Rolle, wie angesehen sie damals waren, Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir keinerlei Auflagen machten. Galater 2, 6. Sich selbst mit anderen vergleichen. Oft vergleichen sich Menschen mit einem erfahrenen Propheten oder mit Leuten, die seit langen Jahren schon prophezeien. Wenn sie selbst dann nicht ebenso gut prophezeien, fühlen sie sich minderwertig und entmutigt. Das ist sehr ungesund. Gott hat jeden von uns einzigartig und unterschiedlich gemacht. In unserem geistlichen Wachstum sind wir alle in unterschiedlichen Reifestadien, darum ist es niemals weise, sich mit anderen zu vergleichen. Wenn wir das tun, werden wir Gottes Sprechen oft verpassen, weil wir erwarten, dass er zu uns genauso spricht wie zu diesen anderen. Aber Gott tut das nicht, er spricht auf unterschiedliche Art zu unterschiedlichen Menschen. Er will eine Beziehung mit uns haben und möchte, dass wir die Fähigkeit entwickeln, ihn gut zu hören. Auch in einer menschlichen Beziehung entwickelt sich die Kommunikation mit der Zeit. Je mehr wir in Gott wachsen, desto mehr lernen wir, ihn zu hören und seine Stimme zu unterscheiden. Viele Menschen glauben, sie müssen nur wie ich prophezeien und messen sich an mir. Das ist ein sehr ungesundes Verhalten. Gott hat jeden von uns einzigartig und individuell gemacht. Er ist ein unwahrscheinlich kreativer Gott. Gott möchte nicht, dass wir Kopien voneinander sind. Furcht, ihn nicht hören zu können. Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Ein furchtsames Herz zu haben, dass wir Gott nicht korrekt hören können, macht es schwieriger, ihn zu hören, weil unsere geistlichen Ohren seiner Stimme gegenüber verschlossen sind. Wenn wir zu Gott kommen, müssen wir ihm ohne Furcht in unseren Herzen begegnen. Als Jesus starb, wurde der Vorhang im Tempel zerrissen, um uns zu zeigen, dass der Weg zu Gott für jeden offen ist. Wir können mit Freimut zum Thron seiner Gnade kommen. Weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hebräer 4, 14 bis 16. Während wir lernen, seine Stimme besser zu hören, werden wir Fehler machen, weil wir Menschen sind. Das muss uns nicht abschrecken. Solange wir belehrbar sind und in Demut wandeln, werden uns Fehler helfen zu wachsen und in Gott heranzureifen. Angst wird uns davor abhalten, Gott mit Freimut zu begegnen und dadurch werden wir Probleme haben, ihn zu hören. Fehlendes Vertrauen. Oft wird Gott sehr einfache Dinge zu uns sprechen. Wir müssen ihm vertrauen, dass dies alles ist, was er zu sagen hat. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen, wenn er nur einige einfache und grundlegende Dinge spricht. Gott zu vertrauen bedeutet, dass wir die Kontrolle aufgeben und ihn entscheiden lassen, was er zu uns sprechen möchte und wann. Einmal gab Gott einer Frau, die ich kenne, eine Prophetie für eine andere Frau, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Die Prophetie war einfach, dass Gott sie sehr, sehr, sehr liebe. Der Verstand und die Gefühle der Frau widerstanden dieser Prophetie, weil sie zu einfach war, und so gab sie die Worte nicht weiter. Aber als der Herr sie durch einen anderen Propheten zurechtwies, gab sie der Frau schließlich diese Prophetie und sie rettete ihr buchstäblich das Leben. Diese andere Frau ging durch schreckliche Umstände und hatte beschlossen, sich an jenem Tag das Leben zu nehmen. Sie ging zu dieser Gemeinde und sagte: Gott, ich bin mir nicht sicher, ob du mich liebst. Wenn du mich nicht ganz genau wissen lässt, dass du mich sehr, sehr, sehr liebst, werde ich mich auf dem Nachhauseweg umbringen. Diese Frau war in einer äußerst hoffnungslosen Situation und das einfache prophetische Wort, das ihr in Gehorsam gegeben wurde, rettete ihr Leben. Keine Zeit zum Stillwerden nehmen und Ablenkungen aus unserem Leben zu entfernen. Wie schon zuvor erwähnt, ist dies im Lernprozess sehr wichtig, um die Stimme Gottes zu hören. Wie können wir erwarten, Gott zu hören, ohne uns die Zeit für die Kommunikation zu nehmen, die den Dialog und nicht nur den Monolog beinhaltet? Ich habe Christen getroffen, die wie Teenager sind, welche nur zu ihren Eltern gehen, um Dinge zu bekommen, die sie möchten, aber nicht bereit sind, ihren Eltern zuzuhören oder Ratschlag anzunehmen. Das betrübt das Herz Gottes. Er möchte nicht, dass wir ihn gebrauchen, um Information oder Dinge von ihm zu bekommen, er wünscht sich aufrichtig, in Beziehung mit uns zu leben. Und das bedeutet zum Teil, nicht nur zu ihm zu sprechen, sondern auch zuzuhören, was er zu sagen hat. Heutzutage gibt es viele wunderbare Gadgets und technischen Fortschritt wie iPads, iPods, iPhones und Facebook, die unser Leben einfacher und effizienter machen. Wie auch immer, oft werden diese Dinge zu Ablenkungen und hindern uns, von Gott zu hören. Wir müssen lernen, den Ausknopf oft zu drücken, um unsere Herzen vor Gott still werden zu lassen. Wir müssen in der Gegenwart Gottes ruhig werden, allen Ablenkungen und Geschäftigkeiten Einhalt gebieten und Gottes Angesicht suchen.